guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie können mir helfen, ja, ich bin's wieder. Ja, ach so, Sie wollen die Videos zurückbringen. Ja, ich will mein Video zurückbringen. Was hatten Sie noch gleich? Ja, ich hatte das wilde Klöppel im Stift und von der Gelbwurst genagelt. Nicht von der Salami gepeitscht, ich dachte... Ach, haben Sie den noch? Den nehme ich dann wieder mit. Den will ich dann leihen. Nein, ich mache den Laden jetzt zu. Ach was, wieso? Was ja, der Finskai hat mir einen Mahnbescheid geschickt. Nee, Mahndrohung. Ach, dieser olle Finskai. Mahnandrohung auf Bonn. Stimmt. Den können Sie doch nicht für ernst nehmen, das ist ein Finskai. Doch, den muss ich sehr ernst nehmen, der hat rechtliche Möglichkeiten an der Hand. Der kann mich da rausschmeißen. Ach so, ach so. Unterschreibt dann unten und dann muss ich raus. Ne? Ja, und was kann man dagegen tun? Ja, ich dachte, ich fliehe. Ach so, wie wollen Sie das machen? Ich wollte in einer Kiste verreisen. In einer Kiste? Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gemacht. Wie soll denn das gehen? Ja, das hat mir meine Mutter mal erklärt. Man geht in einen Karton rein, lässt ihn zukleben und dann Briefmarke drauf und ab die Post. Ach, das ist doch übel, da kriegen Sie doch überhaupt keine Luft. Aber die Spur lässt sich nicht verfolgen. Ach so. Ja, jetzt haben Sie es verstanden. Das ist schlau, Dann würde ich sagen, geben Sie mal die Videos her, ne? Ja, hier. Und dann steige ich jetzt in diese Kiste hier. Können Sie vielleicht von draußen mal zukleben? Ach so, ja, das mache ich gerne. Ja, geht's so? Ja, ich sehe nichts mehr. Das ist wahrscheinlich gut. Gut geworden. Hören Sie mal auf damit, das tut Ihnen Ohren weh. Machen Sie mal noch eine Briefmarke drauf, bitte. Na gut. Und dann nach Tahiti adressieren, das hat wenig getan. Nach Tahiti? Ja, bitte. Ja, dann lade ich Sie jetzt auf eine Sackkarre und fahre Sie in die Post. Ja, erst Adresse bitte draufschreiben. Ja, das mache ich gerne. Ja, das freut mich zu hören. Tahiti, großer Platz 5, bitte. Ja, ja. Liebe Zuhörer, da draußen an den Eltern, also draußen jetzt in mehreren Sinnen, heute kommt wieder eure beliebte und berühmte Sendung hier auf der Wüstenwelle. Ihr wisst, wie sie heißt. Gleich kommt das Jingle. Herr Beethoven, ja? Können Sie vielleicht beim Jingle mitsingen? Ja, geht das? Bitte. Ja, sehr schön. Also, liebe Hörer, wir begrüßen euch bei... Eure Tagesordnung. Ja, die in Karton verpackte und frankierte Sendung hier auf der Wüstenkiste, das heißt der Wüstenwelle. Ihr habt es schon erraten. Ja. Sind Sie bald fertig, Herr Beethoven? Ja, gleich habe ich. Schön. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen dunkel hier. Ja, jetzt geht's gleich los, jetzt transportiere ich Sie gleich hin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es interessant wird für euch, liebe Hörer, weil ich meine, es ist jetzt dunkel hier und ich habe natürlich mein ganzes Equipment nicht bei mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Hallo? Sendung. Ja, hören Sie doch mal auf damit. Geht's gleich los. Ja, schön. Ja, mit dem Equipment ist es so eine Sache und also mir fällt jetzt auch wahrscheinlich nichts mehr ein. Es ist dunkel hier, ich sitze allein in der Kiste. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt für euch ziemlich langweilig. Ich könnte vielleicht anbieten, dass sie ein bisschen an mir rumspielt und dazu Geräusch... Hallo. Wer sind denn Sie denn jetzt eigentlich da hinten? Wo sind Sie denn? Ja, ich bin hier in der Ecke, hinten in der Kiste. Ja, ich sehe Sie gar nicht, es ist so dunkel hier. Ja, strecken Sie doch mal... Wie kommen Sie überhaupt in meine Kiste? Die war doch völlig leer. Das weiß ich auch nicht, ich war schon immer hier in der Kiste. Da sind Sie ja, ja. Oh, Sie sind aber groß und weich. Ja, ja. Und ganz feucht. Ja, ja, ich habe eine schwere Hautkrankheit. Das stimmt auch, ja. Es ist dann Alter, was ich da jetzt gibt. Nee, das ist eine nicht infektiöse Lepra. Deswegen habe ich mich hier lieber etwas zurückgezogen. Ja. Ach, dann ist das wahrscheinlich auch Ihre Hand, die hier liegt. Ja, die ist mir vorher runtergefallen. Mhm. Sie stehen jetzt gerade drauf, glaube ich. Ja, das macht ja dann nichts. Sie wächst ja eh nicht mehr an. Es riecht ja drin auch ein bisschen komisch. Ja, also. Wo wollten Sie denn hin? Ach, ich wollte hier eigentlich bleiben und meine Ruhe haben in der Kiste, aber dann kamen ja Sie daher. Mhm. Ja, vielleicht können wir zwei zusammen dann die Sendung machen heute. Wie wäre das denn? Sendung? Was für eine Sendung denn? Ja, das erkläre ich Ihnen dann gleich. Das will der Zuhörer ja nicht. Das weiß der schon. Ja, von mir aus, wir haben ja Zeit. Ja, also wir machen vielleicht jetzt einen Beitrag an, liebe Hörer, und so lange erkläre ich... Wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Rudi. Rudi, ja. Dann so lange erkläre ich dann diesem Rudi, der auch ein bisschen stinkt. Also ich sag's nochmal. Ich glaube, Sie stinken. Sie haben, glaube ich, die Hose offen. Ja, aber das stinkt anders. Das könnte ich unterscheiden. Na gut, dann, ich es, oft genug dann ist, vielleicht, da ist vielleicht noch jemand hier drin. Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken. Ach, ich dachte, ich hätte hier eine ruhige, geruhsame Reise. Ja, wir machen mal einen ersten Beitrag an. Das hier. Na ja. Herr Rudi. Kulturgüter. Europas. Folge 20. Jubiläum. Juhu. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir befinden uns hier in der dicht belaufenen Innenstadt von Athen, des antiken Athen wohlgemerkt. Hier gehen Menschen in Kleidungsstücken vorüber, die unseren heutigen modernen Augen eher seltsam erscheinen. Ich halte mal einen dieser Menschen an. Entschuldigen Sie, junge Frau, darf ich Sie vielleicht mal was fragen? Ja, von mir aus. Vielleicht erstmal, dass Sie sich den Hörern auch vorstellen. Wie ist denn Ihr Name, gute Frau? Ich heiße Polly Pandora. Frau Pandora also. Frau Pandora, ich sehe, Sie haben, Sie haben eine Büchse, Frau Pandora. Finden Sie das nicht ein bisschen indiskret jetzt? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Frau Pandora, würden Sie Ihre Büchse für uns öffnen? Nö, nicht hier vor allen Leuten. Wenn wir in den Seitengang gehen, ist das möglich? Nö, auch dann nicht. Könnte ich die Büchse bitte mal sehen, Frau Pandora? Ach, nö. 50 Mark, Frau Pandora. Och. 100 Mark. Ja, um 100 Mark würde ich sagen. Gut, machen, dann ja. Gehen wir hier vielleicht gerade mal nach nebenan. Aha. Ja? Ja, also hier ist die Büchse. Wollen wir mal sehen? Ah ja. Die ist ja ganz leer, Frau Pandora. Ach, jetzt haben Sie sie aufgemacht. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Warum nicht? Was war da falsch? Ja, mein Opa hat mir gesagt, die darf ich niemals aufmachen, die Büchse. Ja, Frau Pandora, hier Ihre 100 Mark. Ich danke schön. Oh. Das ist jetzt schade, aber ich konnte das ja nicht ahnen. Ach nee. Das war es erstmal hier aus der dicht belaufenen Fußgängerzone von Athen. Es gehen hier Menschen vorüber mit Kleidungsstücken, die dem modernen Auge eher seltsam vorkommen. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Frieder Finska. Wir hören wieder voneinander. Jetzt nehmen Sie doch mal Ihren Arm da weg. Das ist ja ekelhaft mit diesem Eiter dran. Ja, da gehen Sie doch in Ihre Ecke. Sie können ja eh gestohlen bleiben. Nehmen Sie den Finger aus meiner Nase. Aber was ist denn jetzt los? Oh, das rampelt. Au. Ah, das rumpelt ja. Was ist denn hier los? Sie haben ja einen Buckel. Was ist jetzt? Ein Buckel. Natürlich habe ich einen Buckel. Das ist ja nie noch scheiße. Das schwankt ja. Ja, ich nehme an, wir sind im Fachzentrum der Bundespost. Ah, das muss so eine Art Achterbahn sein. Wahrscheinlich werfen uns italienische Arbeitnehmer gerade in große Kisten. Oh, das ist ja widerlich. Mir wird's dann komisch. Mir wird's schlagartig brutal langweilig. Oh, da haben Sie recht. Oh, das ist ja eine brennende Langeweile plötzlich. Es ist gerade, als ob irgendwer hier diese Langeweile ausatmet. Das ist eine direkt zischende, klirrende, sirrende, brummende Langeweile. Hören Sie auch das langweilige Rascheln? Oh, mir wird's fast ganz schlecht vor Langeweile hier drin. Ich habe Sie gefragt, ob Sie auch dieses langweilige Rascheln hören. Ja, irgendwo raschelt hier etwas rum. Aber es ist nicht interessant. Na, das ist also, es stinkt langweilig. Ich glaube, ich habe mal was über Insekten gelesen, die sowas Ähnliches bewirken. Ach, das ist jetzt interessant. Oder ich habe es im Radio gehört. Nee, ich finde es langweilig. Ah, stimmt. Ich würde das jetzt gar nicht. Nee, ich will das nicht wissen. Ich glaube, das. Machen wir als Beitrag. Ja, das erkläre ich Ihnen nicht, das mache ich als Beitrag. Ja, im Grunde ist es mir scheißegal. Und stinkt so langweilig. Und es ist stinkt langweilig, da wird es mir ganz blümerant, so langweilig ist das. Also Beitrag. Beitrag. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die blöden Tierchen. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich befinde mich hier in der Innenstadt von Stuttgart und ich habe hier zwei nette junge Herren getroffen und die werden mir gleich was erzählen. Und zwar zum Thema, welches Tier finden Sie denn am blödesten? Und es soll bitte schön ein kleines Tierchen sein. Ja, guter Mann, gute Herren, möchte ich sagen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich bin der Robby. Robby, ja, Robby. Dann raus mit der Sprache, Herr Robby wahrscheinlich. Welches Tierchen ist denn in Ihren Augen das dümmste überhaupt? Also direkt saublöd finde ich ja den Mimosenkäfer. Ja, warum? Ja, der Mimosenkäfer ist unheimlich empfindlich. Da müssen wir, wenn dieser Mimosenkäfer in der Luft, also durch leichtes Sirren quasi so, schon eine Beleidigung widmet, dann sprengt er sich aus Protest sofort in die Luft und ist dann tot und weg. Und das ist schade. Und deswegen haben wir zu Hause unheimlich viel Mimosenkäfer. Wir müssen deswegen unheimlich leise sprechen, sonst liegen überall immer diese in die Luft gesprengten Mimosenkäferkadaver. Sonst knallt es dauernd und das ist dann scheußlich. Wir müssen dauernd putzen. Dankeschön, Herr Robby. Wie ist denn Ihr Name, junger Mann? Mein Name ist Hermann Grau. Ja. Herr Grau, ja. Welches Tier ist denn in Ihren Augen das dümmste? Ja, ich denke mal, dass der Holzwurm, dass er ein dummes Tier ist. Ich kenne ihn von meinem Haushalt selber her. Da hat er sich in das Nachtkästchen von meiner Frau hinein reingeschlichen. Ne? Und dann haben wir gesagt, das ist ja ein billiges Nadelholz. Da, was macht er denn in diesem billigen, weichen Ding drin? Wir haben ihn dann das schöne Nachtkästchen von meinem verstorbenen Vater daneben gestellt. Das ist ja ein feines Obstholz, gell? Da wollte er nicht reingehen. Das hat ihn nicht interessiert. Ja, da muss ich sagen, das ist natürlich schon ein ziemlich blödes Verhalten, das Sie beide beschrieben haben bei diesen Tieren. Aber ich denke, es geht schon noch dümmer. Vielleicht, wenn Sie gemeinsam noch ein dümmeres Tier... Sie haben schon Ihren Beitrag geliefert jetzt, ja, aber... Das ist sauer. Also Sie haben Sie bestimmt auch schon mal, also dieses, was uns ja alle dauernd plagt, ist ja die Miesmade. Das ist ja ein... abscheuliches. Ja, die kennen wir. Also die macht praktisch ja alles mies, diese Made. Und ja, die ist nicht gern gesehen. Neulich auf einer Party, Bombenstimmung, super, wir lachen, singen, tanzen, plötzlich fällt mir eine Miesmade auf den Kopf. Ja. Und dann war alles weg, Stimmung kaputt, alles langweilig, lange Gesichter. Es war also abscheulich. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal Erfahrungen damit auch gemacht? Aber es ist nicht nur bei solchen expliziten Stimmungssituationen der Fall, dass die Miesmade zuschlägt. Es kann auch sein, dass man... Also letztes Mal war es so, da sitze ich auf dem Klo und habe einen wunderbaren Stuhlgang nicht, und bin euphorisch ein bisschen. Und dann sehe ich, kriecht unter der Tür da so ein kleines Ding rein, gell, und dann war die ganze gute Stimmung war praktisch... Also weg. Ne? Ja, also die Miesmade ist natürlich ein unheimlich dummes Tier. Ja, das ist so lang und sie hat eigentlich, also man sagt immer Made, aber sie sieht ja gar nicht wie eine Made aus. Sie ist eher so, wie sieht sie denn aus? Eher so rundlich mit so einem kleinen trompetenförmigen Ansatz. Und das ist so ein Saugrüssel. Aha. Und da saugt sie quasi alle guten Atmosphären. Saugt sie ein, also sie ernährt sich praktisch von guten Ideen und saugt sie sofort ein. Und zum Beispiel, ich hatte jetzt neulich eine super Idee. Ja, was war denn das? Ja, die ist ja weg, ich will mich ja deswegen beschweren. Da kommt diese Miesmade daher und saugt einfach meine gute Idee weg. Und fort war sie und seitdem, also es ist traurig einfach. Ich bin untröstlich, die Idee ist einfach weg von der Miesmade, weggesaugt. Das ist scheußlich, die Miesmade. Miesmade, bring doch bitte meine gute Idee wieder zurück. Was haben Sie denn da? Ich geb, Teufel. Das sieht nicht schön aus. So schlimm finde ich es auch nicht. Das sitzt, oh mein Gott, das ist ja eine Miesmade. Mir wird auch irgendwie plötzlich ganz alles gleichgültig. Sieht doch relativ langweilig aus. Ich wollte eigentlich Ihnen auch sagen, dass... Ja, die Miesmade, die habe ich gemeint, ne? Die Miesmade, Sie kennen es. Ja, ich glaube, da sind bestimmt irgendwelche Miesmaden hier drin. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, Sie sind selber so eine Miesmade. Ach, Sie sind unverschämter Landsmann, sind Sie. So wie Sie stinken. Ah, ich stinke halt so, aber ist mir doch scheißegal. Wahrscheinlich haben Sie dieselbe Wirkung wie so ein ganzer Stall voller Miesmaden, wie so ein ganzer Miesmadenhaufen. Sie haben eine unglaubliche Meise, das sage ich Ihnen jetzt mal. Das war mein Stichwort, liebe Hörer. Wir spielen jetzt von der CD, es rappelt im Karton, das Stück Der Meisenmann. Ja, aber dann mal los. Das nächste Lied hat nichts mit Obst zu tun, sondern... Es ist ein kleines Vogellied. Endlich ist es soweit. Ist es denn das Vogellied? Und es ist. In unserem Garten hängt ein Meisenknödel. An der Tanne, die ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen. Und er zeigt uns allen seinen Nachwuchs. Sie kakelen laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt den Kindern Würmer. Doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann. das für dich nicht übrig bleiben kann. Deine Kinder haben Hunger, sie wollen essen, das darf man nicht vergessen. Man sieht den kleinen Meisenmann auf einem Feld, er zieht an einem Wurm, der hat sich in der Erde verknotet. Doch endlich hat er ihn bekommen, da verfinstert sich plötzlich der Himmel und ein Mann mit einem langen Bart guckt aus einer Wolke und er hebt seinen Finger, den er hochgehoben hat. Sei nicht sauer, kleiner Meisenmann, dass du den Wurm nicht mit nach Hause nehmen kannst. Und mit einer Stimme ganz aus Samt: Ich komm nämlich vom Finanzamt. Und der Meiser kommt mit leeren Händen zu dem Nest da oben in der Tanne. Und die Kinder reißen ihre Schnäbel auf und Frau Meiser kommt im Dauerlauf. Doch als sie ihn dann erblickt, ohne Futter in der Einkaufstüte, da hat sie ihn voller Wut in seinen Hintern gepickt. Sei nicht sauer, kleiner Meisenmann, dass das eben doch nicht alles so sein kann. Daran hat sie sich gewöhnt. Du bist eben doch nur ein Meisenmann. Der Meisenmann. Wenn hier jemand lacht, der kriegt gescheuert. Jetzt hab ich's. Ich glaube, Sie sind ein Meisenknödel in der Schachtel, das sage ich Ihnen jetzt mal. Es ist eine Unverschämtheit, was Sie sich hier rausnehmen und mir also reindrücken. Ja, Sie sind trotzdem ein dreifacher, fettiger Meisenknödel, der hier rumstinkt im Karton. Ich meine, Sie können sich da ja wohl überhaupt keine Frechheiten erlauben, so wie Sie hier mit Ihren Gliedmaßen um sich schmeißen. Ich habe hier Ihre Nase und Ihre linkes Ohr, glaube ich, ist das. Ah, nehmen Sie es doch. Es ist ekelhaft. Da schlappern Sie mir doch nicht so am Ohrläppchen herum. Das ist ja. Oh, das ist, Telefon. Ich glaub, da das ist ja nett. Telefon hier in der Schachtel, bitte. Ja? Ja, grüß Gott, hier Telekom Bayern. Ja, ja. Bin ich da richtig. Aber was sagt verbunden er denn? Mit der Schachtel. Ja, ja, Sie sind in der Schachtel, ja, ist richtig. Ja, also das freut mich, dass Sie anrufen, ja, da habe ich drauf gewartet. Sie haben uns ja mal unsere Firma auch mal angesprochen, weil Sie ganz gerne eine Verbindung, eine Telefonverbindung in Ihr Haus, also in Ihre Schachtel hinein hätten. Ja, ja, das ist richtig, wenn ja. Sie sich vielleicht gar noch erinnern können. Jetzt haben wir bei uns nachgeblättert in den Statuten. Und was haben Sie da vorgefunden? Jetzt haben wir aber festgestellt, dass eine Telefoninstallation in eine ganz gewöhnliche Schachtel unter keinen Umständen möglich ist. Was? Nein, das kann ja nicht sein. Ja, es ist nicht persönlich gegen Sie, es ist... Da hören Sie mal. Also, wir haben da mal uns mal zusammengesetzt, schon vor Jahren, und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Sie brauchen eine feste Wand, ein festes Haus. Ja, wir haben doch Karton. Ist ein ganz dicker Karton. Wissen Sie, da kann ja jeder Kartonbesitzer praktisch daherkommen und in jede Streichholzschachtel gehen. Ja, aber wir haben einen großen Karton. Von den Dimensionen her. Ja, was ich Ihnen anbieten könnte, wir haben einen Leprösen hier. Wenn wir da vielleicht die Buchse in seinen Bauchnabel so verlegen, das ist kein Problem. Ja, dann. So Härtefall wäre das. Härtefall. Ja, wir können so flexibel sind wir nicht bei der Telekom. Wir halten uns an die alten, festen Kategorien. Das tut mir leid, Ja, aber na gut, da kann man dann wohl nichts machen. Können Sie ja mit ich glaube, die haben alle eine Meise, eine riesen Meise bei der Telekom. Ja, vielleicht können Sie ja mit irgendwelchen Flüstertüten dann sich verständigen mit der Außenwelt. Vielleicht ein Dosentelefon eigentlich. Das wäre eine Riesenidee. Ich weiß es nicht, aber ja, gut, es wir haben unser Bestes getan, bitte. Ja, Sie doch zur Kenntnis. Es war menschlich enttäuschend für uns, das muss ich Ihnen schon mal hier sagen. Ich bin auch tief nicht, enttäuscht. Alles ist nicht möglich, Sie leider. Sind tief enttäuscht, Sie hören überhaupt nichts. Und mir ist jetzt vor Enttäuschung gleich das linke Ohr wieder runtergefallen. Ja. Wissen Sie, wie es hier stinkt wegen Ihrem Anruf? Naja, da können Sie auch nichts für, ne? Also bitteschön, Dankeschön, tschüss. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören. Ja. Eine unerfreuliche Geschichte. So ein Arsch. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können uns vielleicht noch eine Musik anhören. Ja, die Schachtel hat sich schon länger nicht mehr bewegt übrigens. Ja, ich möchte bloß wissen, wo wir jetzt eigentlich sind mit dieser Schachtel. Vielleicht schon, wenn wir dann mal aufmachen, während die Musik läuft, ne? Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel auch mal in die Decke ein Loch bohren und mal rausgucken nach oben, ja. Was dann so, was da zu sehen ist in der Umgebung oder mal rechts und links auch mal gucken. Also und so. Kurz Musik und dann melden wir uns aber auch schon. Oh ja, wieder. Und dann gucken wir mal. Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Thank you very much. Und, was sehen Sie durch Ihr Loch? Kann Sie da was erkennen? Ja, ich sehe da ein unglaubliches Arschloch auf einem Stuhl sitzen, der gerade in der Nase purpelt. Scheiße, ich wollte nach Tahiti, das klingt ja verdammt nach Stuttgart. Ja, stimmt, das ist, glaube ich, ein Stuttgarter, ein unheimliches Stuttgarter Rindvieh. Mist, ja, vielleicht, aber ich könnte nicht erkennen, warum der da sitzt. Nein, der guckt immer nach vorne und schreit auch ab und zu mal ein bisschen rum, also ich weiß überhaupt nicht, was mit dem los ist. Vielleicht, wenn Sie oben mal rausgucken, ob Sie da was erkennen? Ja, ich kann da oben mal ein Loch bohren, nach oben. Stecken Sie doch mal Ihren Finger durch. Ja. Und? Ja, also ich sehe da gar nichts, da ist eigentlich nur schwarz. Da ist nur schwarz, ja. Vielleicht, wenn Sie... Passen Sie auf, Sie haben doch Libra. Ja, Nehmen Sie doch Ihren Augapfel raus, das können Sie, ja. Ja, das mache ich mal und so. Und stecken den vorne auf den Zeigefinger und Winkeln dann den Finger so an, wie so ein Periskop vom U-Boot, ne? Sie verstehen schon. Und dann strecken Sie den Finger oben so raus und dann können Sie gucken. Das ist eine tolle Idee, das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Oh! Und? Oh. Was sehen Sie? Oh, das ist ein Boxkampf. Oh, dann machen wir doch auch Boxkampfgeräusch dazu, ne? Oh ja, da ist ein Boxkampf und da boxen zwei Männer. Der eine sieht schön aus, so wie ein richtiger Breker-Arier und der andere ist so ein Schwabbel. Oi. So ein richtig dicker Schwabbel mit so richtigen Schwabbel-Rettungsring-Schenkel-Schwabbeln unten dran. Ist ja ekelhaft. Und wer gewinnt? Können Sie das schon erkennen? Ja, das ist dieser Arier da, dieser Herrenmensch, der teilt unheimlich toll aus und hat den jetzt schon ein paar Mal voll auf die Omme getroffen. Aha. Das finde ich also, das ist voll prima. Ja. Ah, da ist er. Voll auf den Kopf. Oh, toll. Ja, und das ist also Wahnsinn. Der boxt ja wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Also meinen Sie, der gewinnt auch? Ja, der wird gewinnen. Meinen Sie, der gewinnt auch? Ja, der haut den voll auf die Birne. Das ist sagenhaft. Ja. Sagenhaft. Und was passiert jetzt? Und jetzt? Ah, das ist mega aufgestattet mit so Elektrohahn, so abstehenden Elektrohahn. Wenn Sie das so erzählen, ich habe fast das Gefühl, ich sehe es selbst. Ja, der zupft sich jetzt in den Haaren rum. Ja. Und der zupft sich rum und wirft so kleine Sachen nach dem arischen Boxer hoch. Was für Sachen denn? Das gehört doch nicht zum Boxkampf. Oh, ich glaube, das ist ein Schuft. Ich glaube, der wirft Miesmaten. Was? Der wirft Miesmaten. Nein. Der wirft Miesmaten nach dem jugendlichen, schönen Boxer. Da nehme ich ja Anteil. Und jetzt... Seine Unverschämtheit. Oh. Jetzt wird es plötzlich diesem jungen Boxer wird's ganz, ganz langweilig. Dann wird es total langweilig. Ja. Der zeigt überhaupt gar keine Aktivität mehr. Oh, wie schade. Oh, der will überhaupt... Jetzt haut ihn der andere mit dem Kopf auf die Nase. Oh. Das ist ganz schlimm. Und schiebt ihn in die Ecke und haut ihn auf den Kopf. Also furchtbar. Es ist also schon grauenvoll, wenn man Ungerechtigkeit mit ansehen muss. Oh, also das ist furchtbar. Ich sehe es ja nicht zum Glück. Also dieses Miesmatenwerfen, das wusste ich gar nicht, dass Miesmatenwerfen beim Boxsport erlaubt ist. Finde ich grässlich. Vielleicht haben es die Richter ja nicht gesehen. Also ich will hier weg. Ach, jetzt werfen die Leute auch noch mit Gegenständen. Ist ja grässlich. Ach nein. Ja, hier weg. Das ist gar nicht so ganz einfach, wie Sie sich das vorstellen. Wie soll man denn hier rauskommen? Also ich glaube, ich ziehe jetzt mein Auge wieder ein und wir lassen uns woanders hinschicken. Ja. Sind Sie umgefallen? Oh, jetzt ist, glaube ich, die Kiste umgefallen. Was passiert denn jetzt? Ja, jetzt müssen wir jemanden kommen lassen. Wir werden rumgetragen. Ja, out. Au. Ah. Hey, au. Aufhören. Ah. Ach, ist ja unglaublich. Aufhören. Ah. Wo sind wir jetzt? Ich weiß nicht, sind wir jetzt vielleicht in Tahiti? Das wäre ein bisschen schnell gegangen. Ja, vielleicht ist es ja eine hochtechnologische Kiste hier. Ja, das könnte natürlich sein. Vielleicht sind wir jetzt einfach uns so quasi nach Tahiti. Autsch. Jetzt ist was draufgestellt worden. Ah. was auf meine Kiste draufgestellt worden ist, eine Unverschämtheit. Au! Schon wieder? Jetzt von der Seite. Oh. Sollen wir... Fühlen Sie mal hier, die Wand, die gibt gar nicht mehr richtig nach. Das ist... Oh, wir sind irgendwo reingestellt worden, glaube ich. Verkeilt. Wir sind voll eingesperrt, glaube ich. Verdammt nochmal. Hilfe! Hilfe, ich will hier raus! Hallo! Hilfe, hallo! Was ruft denn keiner? Hallo! Tja, ein Scheiß. Lasst uns doch jemand raus! Außerdem ist unsere Sendezeit jetzt auch schon bald zu Ende. Oh. Verdammt, hallo! Hallo! Rauslassen! Wir wollen nach Hause, die Sendung ist aus. Tschüss. Ihr blöden Hunde. Ach, nö. Also, ja. Jetzt sind wir da. Ja, machen wir vielleicht mal Abmoderation. Vielleicht kommt ja noch einer. Lässt uns hier raus. Ja, das sollte uns vielleicht einmal aus der Kiste rauslassen, bitte. Man hört sie nicht. Außerdem, wenn sie so rufen, da kommt ein Schwall übelriechender Luft auf mich zu. Das begrüße ich nicht. Es ist eng genug hier in der Kiste. Da braucht man nicht auch noch solche Härten, die man ertragen muss. Ja. Also, das war jetzt die Sendung, die heute unter dem Motto stand. Es rappelt in der Tagesordnung. Ach, das haben Sie schön gesagt. Und die ist jetzt zu Ende. Beigetragen zu dieser Sendung haben der Bernd Kasparak. Der Kai Goblersch. Und der Clemens Kieser. Mhm. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt machen wir einfach was anderes. Ja, vielleicht wenn wir jetzt noch ein bisschen... Was können wir machen? Wir können noch ein bisschen Musik vielleicht, ne? Nee, ich glaube, wir werden jetzt einfach aus der Kiste rausgelassen und marschieren dann nach Tahiti. Ich glaube, wir sitzen hier noch ganz schön lang drin. Ich mache jetzt mal Musik an. Ja. Jetzt machen Sie sich doch mal klein, das ist ja nicht auszuhalten hier. Sie sind aber auch ein unheimlich dicker Batzen. Ja, war ich vorhin auch schon und da hatten wir mehr Platz. Das liegt an Ihnen. Nein, Sie sind hier aufgegangen wie ein Hefeteig. Ich glaube, Ihre Gliedmaßen sind aufgedunsen. Ihr Bauch ist schon in jeder Ritze hier eingedrungen. Ihre Körperflüssigkeit liegt am Boden hier. Ich bin schon ein paar Mal ausgerutscht. Mir reicht's. Sie sind ein dicker Schwabber und ich habe dauernd Ihren Bauchnabel an die Nasenspitze bekommen. Unangenehme Person. Und Sie haben einen furchtbaren Fußkäse, das möchte ich Ihnen mal sagen. Wir sollten in der nächsten Sendung mal uns in einer größeren Kiste verschicken lassen. Wenn Sie mir verraten wollen, wie ich mich hier duschen soll, dann wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Sie könnten wenigstens Trockenshampoo verwenden. Haben Sie denn welches dabei? Ja, hier. Igitt! Das ist kein Trockenshampoo, das ist ja Rotz. Es geht doch. Und ich habe auch noch etwas Fußpuder mitgebracht. Sie Widerling. Wie geht's? Das ist ein wesentlich besseres Gefühl. Und ja, das lässt sich direkt aushalten in der Küche. Da kann man sich wohl auch streiten. Ja, wir können uns ja streiten. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Wir können uns mal verschwinden lassen. Einfach verschwinden lassen. Wir können uns aus dem Äther zurückziehen. Wir könnten die Kiste anzünden. Wir könnten uns in ganz kleine Schnittchen schneiden und zu den Kanten, wo die Kiste zugeklebt ist, rausschieben. Ah, das ist eine gute Idee. Da bin ich ausnahmsweise mal dafür. Ja. Ja, da fangen wir dann an. Nee, geht nicht, weil es ist ja dann keiner draußen, der uns wieder zusammennäht. Ja, vielleicht da. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Nein, da fehlen mir die Worte. Überlegen Sie doch mal vorher. Ich hätte sie jetzt zerschneiden können. Ja, das wäre... Es ist ja nicht so schlimm. Nein, das wäre... Es ist ja nichts passiert. Das wäre nicht so tragisch gewesen. Ja. Nein. Hauptsache, ich habe hier meine Ruhe in der Kiste. Wissen Sie, ich habe den Verdacht, wir sitzen nächste Woche immer noch hier drin. Ja, ich setze mich jetzt in die Ecke und rede kein Wort mehr mit Ihnen. Das ist mir auch sehr recht, ja. Das ist mir sehr recht. Ich setze mich jetzt in die Ecke und schmolle. Setzen Sie sich hin, wo Sie wollen. Jetzt ist Schluss. Aber nicht auf meinen Fuß, Herrgott! Ja, dann verpissen Sie sich doch in Ihre Ecke.